hab genug von kleinen Fischen. Bin zu gut, dass mein Talent hier verjährt. Ich brauch Platz, mich einzumischen in Gewässern, wo der Hai sich nährt. Jängt mich heute diese Leute, kapieren, was im Pübel geht. Was für ein Duft zieht hierher? The American Dream. Süß wie ein jung Millionär. The American Dream. Abgepackt, lockend und schwer. The American Dream. Fett wie Schokoladen-Eclair und ich sauge die Cream. Fürcht kein Tabu. Was zögerst du? Überall steht dran, greif zu, the American Dream. Geld sein hier ist nicht dasselbe. In den Staaten sind sie in mich vernarrt. Aus dem Ei lutsch ich das Geld mit einem Rechtsanwalt und Bodyguard. Ich kann dienen mit Blondinen. Wir akzeptieren Credit Card. Was für ein Duft zieht hierher? The American Dream. Süß wie eine Suite in Bel Air. The American Dream. Girls kaufen Titten im Park. The American Dream. Kalkürt für Glauben an Haar. The American Dream. Callgirls bevölken Times Square. The American Dream. Stammkunden wie Sand am Meer. The American Dream. In den Cars, tonnen schwer, the American Dream. Jede Nacht live, Fred Astaire, the American Dream. Coke ausgeleckt, Pop macht der Sekt. Jede gehört angesteckt vom American Dream. Die schönste der Frauen.